Der Eingang zum Pico Sacro, die Einweihung in Noia und die Mutation in Ageitos. Ich traf am 21. Juni in Santiago de Compostela ein, ohne zu wissen, dass sich an diesem Tage das heilige Tor des Tempels öffnen würde, was nur alle 5 Jahre geschieht, wenn die Sonne zur Zeit der Sommersonnenwende in die Richtung des Pico Sacro weist. Das Tor sieht zu dieser Bergspitze hin und gibt uns den Hinweis, dass der Tempel von Compostela ein Sonnendenkmal gewesen ist. Die Hauptsäule tragend ist gegenüber dem Tore des Ruhmes der Held Gilgamesch, König von Assyrien aus der Zeit von 3000 Jahren vor unserer Zeitrechnung. Er war der Erbauer der Festungswälle von Uruk, die hyperboreische Säule, die die Verbindung zum Himmel herstellt. Er öffnet die Häupter einiger Löwen als Sonnensymbol und steigt in die Unterwelt hinab, um dorthin das Licht zu bringen. Apollo Luzifer. Sein Sohn ist Beogran, der auch in England enthauptet wurde, dem Engelland, dem Lande der außerirdischen Engel, dem Lande der Toten von Hyperborea, wo zugleich eine Verstümmelung, eine Zerstückelung geschah. Beogran kommt in einem Boot zerstückelt in Galizien an. Zweifellos ist dies der in Santiago de Compostela oder auf dem Pico Sacro begrabene Tote, den man wieder erwecken, wieder heil machen muss. Ein Toter aus Hyperborea, den die Kelten Galiziens als ihren legendären, urgeschichtlichen Helden zurückfordern. Hier wird der Sinn der Einweihung sichtbar. In Santiago de Compostela muss der halbgöttliche Pilger aus der Rasse des hohen Nordens, Hyperboreas, sich alchemistisch, mythisch wieder zu einer Ganzheit zurückfinden, die er verloren hat, zu seinem außerirdischen Ursprung durch den Absprung zum Stern. Beim Durchwandern von Bergen und hohen heiligen Pässen wird er Zeit zu Betrachtungen gehabt haben, um sich auf seine Mutation, die durch stufenweise Offenbarung bewirkt wird, vorzubereiten. In der Kirche von Santo Milagro in Piedra Fita del Cebrero wird er den Gral gesehen haben. Man spricht auch von einem anderen, der in San Juan de la Pena war. In dieser Kirche ist eine erst kürzlich angebrachte Inschrift zu sehen, worin Parzival und Wagner erwähnt werden. Dort wird er symbolisch das Blut der blauen Wesen Hyperboreas trinken. Der Gral ist grün, er hat die Farbe des Strahles hinter der schwarzen Sonne. Vorher konnte er aber, wenn er wollte, im Benediktinerkloster von Samos verweilen, wo er entdeckt haben wird, dass das ein germanischer, westgotischer Name ist, der aus dem Sanskrit von Samanos, auch vom Samadhi, abgeleitet ist, das heißt von dem Urwesen, hier dem großen Ahnherrn aus dem hohen Norden Hyperborea. Und so geht alles, denn Beogran ist auch Wotan. Und der Pico Sacro ist der Elbrus des Westens. Das Kloster von Samos hat seinen Ursprung in einem anderen westgotischen Kloster des 6. Jahrhunderts. Ich habe den Pico Sacro erstiegen. Auf seinem Gipfel traf ich einen jungen Mann, der mich zu einer Höhle führte und mir erzählte, dass man durch sie in die unterirdische Welt, ins Erdinnere eintrete. Einige Schäfer, immer wieder die Schäfer, hatten an einem Strick ein Lamm, das Widderlamm, heruntergelassen, und als man es wieder heraufgezogen hatte, sei es völlig zerstückelt gewesen, wie auch Beogran und wie auch Santiago der Ältere. Ich ging dann weiter nach Nova, auf dessen Friedhof ich mir die Grabsteintafeln mit den seltsamen Zeichen und ihren magischen Runen ansah, wo man die Einweihungen denjenigen zuteil werden ließ, die ihren Weg im Jenseits weiterverfolgen müssen, bis ans Ende der irdischen Welt, dieser nach dem Versinken von Atlantis entstandenen Erde. Dort auf den Steintafeln erscheint zum Beispiel ein in ein rechtsdrehendes Hakenkreuz verwandelter Mensch, ein Zeichen also, das uns hinweist auf die Bewegung und die Richtung, denen der Mensch zu folgen hat. Es ist ein Hakenkreuz mit einem Menschenkopf. Auf den Steintafeln ist auch ein Gral zu sehen, worauf Hände und Füße abgebildet sind. Hier wird der Mensch durch schematische, symbolische Zeichen dargestellt, die weder ihm ihren Anfang nehmen, noch mit ihm enden und die die mit ihm möglichen Veränderungen, Rückbildungen und Umwandlungen aufzeigen. Es sind die Kraftlinien, wie es solche in den Höhen des Südens dieser Welt gibt. Jene Formelzeichen stellen das Samenatom dar, das durch die Schwingungen des in den Stein eingegebenen Zeichens ein Mensch, auch wenn er verschwunden wäre, wieder erschaffen, wieder ins Leben gerufen werden kann, der Gottmensch, der Übermensch. Gibt man sich ganz der Betrachtung hin, ohne einen Gedanken zu hegen, dann fühlt man, wie sich im Inneren etwas loslöst und einen nach und nach umwandelt und auf das dann Folgende vorbereitet. Es ist die Belohnung für den, der auf der großen Reise der Pilgerfahrt bis hierher gelangt ist und die notwendigen und richtigen Schritte geleitet von seinem Stern getan hat. Er kann dann zu dem etwa 36 Kilometer von Noja entfernten Ageitos weiterwandern. Inmitten eines Kiefernwaldes, ganz im Grünen eingebettet, sieht er sich dem eindrucksvollsten Dolmen gegenüber. Und der offenbart ihm das Geheimnis. Drei nach außen geneigte Steine stützen das Dach. Vier andere wiederum stützen diese drei. Insgesamt sind es 8 Steine. Dies ist auch die Anzahl der Stützen bei den Baudenkmälern der Tempel und bei der Burg des Hohenstaufen Friedrich II., dem König der Welt in Andria. Ebenso wie ich die Burg Friedrichs und die Baudenkmäler der Templer betreten hatte, so trat ich in den Dolmen ein. Anfänglich ist die von diesen Steinen herrührende Spannung unwiderstehlich. Später löst sie sich jedoch auf. Die Schwingung geht in Musik über, die das rauschende Raunen eines unterirdischen Gewässers hörbar macht, des Flusses, der in den Mittelpunkt der anderen Erde führt, wenn sich dorthin erst einmal die enge Pforte geöffnet hat.